Für die Befragten in der DDR ist die Bundesrepublik eindeutig überlegen in der Industrie. 96% sagen das. Beim Lebensstandard, das sagen 94%. Und beim Umweltschutz, das sagen 80% der Befragten. Die DDR ist nach Meinung der Befragten überlegen beim Schutz vor Arbeitslosigkeit, das sagen 96%. Sie bietet ausreichend Kindergartenplätze, das sagen 95%. Und sie schützt vor Rauschgift, das sagen ebenfalls 95%. Besonders da, wo es um sozialen Schutz geht, schätzen die DDR-Bürger das, was sie haben, also höher ein als das, was sie von einem System wie in der Bundesrepublik erwarten. Das zeigt sich auch darin, dass 60% der Befragten sich für ein gründlich reformiertes, sozialistisches Wirtschaftssystem ausgesprochen haben und nur 38% für ein Wirtschaftssystem ähnlich dem in der Bundesrepublik. Diese erste Umfrage in der DDR nach westlichen Vorbildern ist für uns von der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin durchgeführt und von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen ausgewertet worden. Bei der Bewertung der Ergebnisse muss man beachten, dass sie nicht vollständig repräsentativ sind. So sind zum Beispiel die Ost-Berliner in dieser Umfrage überdurchschnittlich vertreten. Dennoch, es ist ein erstes Stimmungsbild, nachdem bisher die Stimmungen in der DDR vor allem durch die Bilder von Demonstrationen vermittelt wurden. Also die Partei, möchte man sagen, die hat keine Zukunft mehr. Deshalb soll sie sich auflösen. Für mich ist das Jahr erledigt. Ich habe was anderes vor. Danke. Was die Genossen selbst betrifft, bin ich nicht mehr sonderlich interessiert, muss ich sagen. Sind Sie bitter heute auf diesem Parteitag? Ich habe vorhin schon Ihren Kollegen gesagt, ich habe schon gesehen, Sie haben Ihre Flinte also hier auf mich eingestellt. Und Sie sind wohl jetzt über den Bericht enttäuscht gewesen. Aber ich gebe zurzeit keine Erklärung oder Statement, sondern wir haben Parteitag. Ja, und ich bin Delegierter des Parteitags und will mich hier also konzentriert und diszipliniert verhalten zu den Abläufen des Parteitags. Können Sie was über Ihre eigene Stimmung, ist es nicht persönlich so? No further comment, kein weiterer Kommentar. Als der Stalinismus sozusagen an der Wiege der DDR stand, war ich Schüler in der 5. oder 6. Klasse der Volksschule. Also für die 40-jährige Entwicklung fiel es mir wirklich schwer, dort im Einzelnen meine Meinung zu sagen. Naja, man muss alle Schläge hinnehmen. Es ist ja nicht der erste Schlag. Ja. Ich habe heute früh gesagt, vielleicht war für mich zum Beispiel der Machtantritt Hitlers viel schlimmer. Denn da mussten wir von einem Tag zum anderen in die Illegalität gehen. Und die Jahre des Hitlerfaschismus waren für uns sehr, sehr schwer. Nicht? Was wünschen Sie sich für eine Rolle noch in dieser Gesellschaft? Ja, wo gibt es denn was zu essen? Herr Krenz, wie fühlen Sie sich nach dieser Abrechnung heute Morgen? Was löst das bei Ihnen aus? Dankeschön. Alles Gute. Von meinen Gesichtspunkten recht zu sein, haben wir entschieden, vorläufig bis zu einer endgültigen Entscheidung, worauf ich Sie hingewiesen habe, einen Doppelnamen zu tragen, das heißt, unseren bisherigen Namen zu ergänzen. Bis zu einer anderen Entscheidung heißen wir Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, Partei des demokratischen Sozialismus. Wir danken für Ihr Interesse und verabschieden Sie mit einem Donnernummer. Ende einer Staatspartei. Hier kann man sie noch erblicken, feingeschroten und in Stücken und dennoch ganz. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zur Spaltung mochte man sich nicht durchringen. Zu einer Namensänderung auch nicht, nur zu einem neuen Untertitel SED, Partei des demokratischen Sozialismus. In sozialistischer Einheit untergehen, das ist immerhin konsequent. Und nur gerecht für eine wendige Parteibasis, die sich mehr über die Enthüllung von Einbauküchen in Wandlitz aufregte, als über die Verbrechen des Staatssicherheitsdienstes. Das Schlimmste an 40 Jahren DDR-Geschichte war ja nicht, dass sich die Führung einem geradezu historischen Materialismus hingab, finanziert aus schalkhaften Schiebereien eines gleichnamigen Genossen. Das entscheidende Übel trägt die liebevolle Bezeichnung Stasi und wird in diesen Tagen stockwerkweise zur Besichtigung freigegeben. Die Bediensteten des einst allmächtigen Spitzeldienstes sollen einem Wunsch des Wir-sind-das-Volk-Volkes folgend in die Produktion, was nicht unbedingt gut für die Produktion sein muss. Georg Maskolo und Kassian von Salomon haben sich die entsprechenden Schritte in Dresden und Berlin angesehen. Die Schöne an der Elbe, Dresden. vergangene Woche wurde hier Mozarts Singspiel Die Hochzeit des Figaro aufgeführt. Währenddessen kam es ein paar Straßen weiter zu einer Scheidung, gründlicher als der zwischen Tisch und Bett. Wie andernorts in der DDR wollen die Bürger vom einst allmächtigen Spitzelapparat, genannt Stasi, nichts mehr wissen. Sie demonstrieren es dadurch, dass sie alles vom Geheimdienst wissen wollen. Und das setzen sie mitunter handfest durch. Eine Geheimdienstzentrale wird von den Objekten ihrer Begierde besetzt. Allein im Bezirk Dresden kümmerten sich 2500 hauptamtliche Schnüffler um die Linientreue des Volkes. Feierabendheim, ein erster programmatischer Hinweis für die weitere Verwendung des Gebäudes. Das Volk begehrt Einlass, nicht immer gemäß dem revolutionären DDR-Slogan »Keine Gewalt«. Im Festsaal der Stasi-Zentrale sollte der Spitzelchef Böhm unbequeme Fragen beantworten. Ja, von den Leuten, die hier so im Büro drin waren, er ist gefordert worden, er sollte erscheinen, er ist gekommen. Er ist dann angespuckt worden, geschlagen worden, sodass einige besondere Mühe hatten, ihn als Person halbwegs sicher auch hier wieder rauszubringen. In den ehemaligen Spitzelbüros nehmen jetzt Bürgerräte Hinweise über Stasi-Bedienstete auf. Die Flut der Anrufe ist kaum zu bewältigen. Es wird in drei Schichten gearbeitet. So mancher der hier eingesetzten Helfer stieß bei den Recherchen auf seinen eigenen Sachbearbeiter innerhalb des Stasi-Apparates. Das Gefängnis im Keller des Gebäudes. Hier wurden Menschen wegen kleinster Vergehen eingesperrt. Also sind zum Beispiel Verhaftungen vorgenommen worden, wenn einer in irgendeinen Raum in seinen Betrieb reingeschrieben hat für Reformen. Oder wir brauchen dringend Reformen. Da hat es Vorgänge gegeben und die sind natürlich auch hier gelandet. Das ist auch ganz eindeutig. Die Kaderabteilung der Staatssicherheit auf dem Weg zum Feierabend. Die Hintertür ist jetzt ihr Ausgang. Sie regeln den Nachlass des einstigen Schwerts und Schild der Partei. Der Vordereingang des Gebäudes. Die Begrüßungsformel für die Stasi-Mannschaft wurde ernst genommen. Wir haben hier in der Nähe, in der Nachbarschaft, ein Wohnobjekt für Mitarbeiter, also so ein ganzer Wohnblock für Mitarbeiter der Staatssicherheit. Und wir hatten in der zurückliegenden Woche manchmal Mühe, Bürger, die dann zu diesen Wohnungen gezogen sind, wo also auch die Frauen sind, wo die Kinder sind, und die dann in irgendeiner Weise doch psychologischen Druck ausgeübt haben, einigermaßen die Ruhe reinzubringen. Es gibt also auch eine ganze Reihe Mitarbeiterfamilien, die hier weggezogen sind, vorübergehend weggezogen sind, bei der Großmutter untergekommen sind, um ihren Kindern das zu ersparen. Mit griffigen Losungen machten andere Bürger ihrem Ärger Luft. Der verstörte SED-Regierungsbeauftragte indes denkt schon weiter für den Morgen danach. Es wird ein sehr großer Maßstab sein, wie weit unsere Demokratie vorangeschnitten ist, in welcher Weise es uns gelingen wird, diese Menschen, vielfach auch Spezialisten, die unsere Volkswirtschaft notwendig braucht, auch wieder in vernünftiger Art und Weise in die Volkswirtschaft einzugliedern und so einzugliedern, dass sie in ihren Arbeitskollektiven auch eine Heimstatt fürs künftige Leben finden werden. Ein Mann auf dem Weg zu seiner künftigen Heimstatt. Oberleutnant Hartmut Eichler aus Ost-Berlin beäugt schon mal seinen späteren Arbeitsplatz. Vom Bürosessel katapultierte ihn die Wende direkt auf dem Sitz eines LKW. Eichler will sich als Kraftfahrer bewerben. 29 Jahre ist er alt, 11 Jahre war er Stasi-Getreuer. Er hat begriffen, worauf es jetzt ankommt. Glasnost bei den Kollegen von der Produktion. Ich glaube, man muss auf offenes Verhältnis schaffen, denn sonst eine offene Atmosphäre, sonst glaube ich, wird das nicht. Was war denn Ihr Aufgabenbereich so theoretisch gesagt? Wie kann man sich das vorstellen? Eine Spitzenkraft der Staatssicherheit definiert ihren Arbeitsplatz. Naja, wie soll ich sagen? Ich hatte keine leitende Funktion, aber eine anleitende Funktion gegenüber anderen, sozusagen, möchte ich sagen. Ein Ausbilder? So in der Richtung so lief das ungefähr. Auch das Kombinat Autoservice Berlin hat jetzt Verstärkung bekommen. In der Laderwerkstatt herrschte Arbeitskräftemangel, hervorgerufen durch die vielen, die der DDR den Rücken gekehrt haben. Für die Republikflüchtlinge müssen nun die Genossen vom Stasi einspringen. Diese beiden 26-Jährigen waren schon bei ihrem früheren Arbeitgeber zuständig für technische Dienste. Allerdings möbelten sie da nicht uralt Karossen auf, sondern schraubten an Bonzenautos. Werkeln in geheimer Mission bei hoher Bezahlung. Damit ist es jetzt vorbei. Den Stasi-Schlossern schwante Schlimmes von den Kollegen aus der Produktion. Ja, Vorurteile würde ich nicht sagen. vielleicht sogar ein bisschen Angst gegenüber, wie man hier aufgenommen wird, ob man beschimpft wird oder eben total links liegen gelassen wird, überhaupt nicht beachtet wird. Ja. Auch das Versteckspielen hat nun ein Ende. Ich möchte sagen, in früheren Zeiten haben wir das noch größtenteils verschwiegen, wo wir gearbeitet haben. Aber jetzt im Laufe der Zeit hat sich das gegeben, wir treten öffentlich auf, wir sind auch hier gleich offiziell als Ministerium für Staatssicherheit gekommen und hier eingestellt worden. Also. Die neuen Kollegen begrüßten das unverhoffte Arbeitskommando mit gemischten Gefühlen. Erstmal doch, muss ich sagen, positiv, weil die ja doch helfen, kann man sagen, unterm Strich. Ja, und ansonsten, ich sage ja eben, diese Gleichgültigkeit im Prinzip, die ist doch Bestandteil. Sie machen ihr es da und wir machen unser wie bisher hier. Und wie es weiterhin soll, wir werden sehen. Also so ein bisschen ausgegrenzt? Doch, ja. Andere Neuzugänge im Kombinat Autoservice zeigen bereits wieder Selbstbewusstsein. Angst nicht, wir können arbeiten, wir haben zu viel gesunde Hände. Also wir sind zu arbeiten gewöhnt. Das ist bei euren Kollegen so aus einer Erfahrung. Habt ihr da was gehört, wie es denen gegangen ist, als die übergewechselt sind in unsere Betriebe? Also, was ich gehört habe, hatten sie keine Probleme. Ja, wie gesagt, wir sind arbeiten gewöhnt und deswegen haben wir auch keine Probleme in der Volkswirtschaft. Würde ich sehen. Derart selbstbewusst sind nicht alle. Im Magistrat der Stadt gibt es eine Vermittlungsstelle für Ex-Stasi-Arbeiter. Es ist manchmal ein bisschen deprimierend, für mich persönlich auch, wenn diese ehemaligen Mitarbeiter hier ankommen. Häufig kommen sie sogar zu zweit, dass man den Eindruck hat, sie sind ein bisschen ängstlich. Ich habe immer das Bedürfnis, ihnen diese Scheu zu nehmen. Sie können sich nicht gleich öffnen. Sie versuchen, drumherum zu reden, bis sie dann also im Laufe des Gesprächs merken, ja, sie dürfen sagen, dass sie ehemalige Mitarbeiter sind. Ich möchte sagen, dass sie in keiner Weise fordernd auftreten, weil man ihnen direkt anmerkt, sie tragen so ein bisschen Schuldkomplexe mit sich rum. Selbst der Fuhrpark der Stadtsicherheit dient jetzt der Volksversorgung. Samt ehemaliger Wachmannschaft wird hier Lebkuchen made in DDR ausgefahren. Ein ganz neues Lebensgefühl auch. Erstmals seit Jahren besteht ein Überhang an volkseigenen Konsumgütern. Das Volk hat sich im Westen mit Qualitätsware eingedeckt. Ein Stasi-Wachsoldat ist froh über die Wertewende bei seinem Ex-Regiment. Wie finden Sie denn so die Entwicklung gerade beim Amt für nationale Sicherheit? Also einwandfrei, also positiv. Also kann ich nur befürworten, die sollen mal weiter so machen. Also für die Leute, also denn die zur Armee gehen dahin, da muss es auch ein bisschen Anreiz werden, also dass man sich da wieder hintrauen kann, so, dass man auch mal da seinen Dienst leisten kann. Nicht wie es vorher war, das war ja ziemlich in Verruf und nur auch noch, aber ich hoffe, dass sich das jetzt besser entwickelt. In der Zwischenzeit hat Oberleutnant Eichler Glück. Seine Führungsqualitäten lassen ihn aufsteigen zum Verkehrsmeister. Er macht schon wieder Karriere. Ich hoffe, dass sich die Lage wieder stabilisiert, normalisiert. Dass dieses Chaos, diese Anarchie, die schon herrscht, dass das in den Griff gekriegt wird. Und dass die DDR natürlich weiterhin auch sozialistisch bleibt. Dabei kann er nun nicht mehr helfen. Im Dresdner Stasi-Gebäude haben Bürgerräte inzwischen mit Aufräumarbeiten begonnen. Letzte Protestplakate. Wie emsig die Staatssicherheit in Dresden noch bis zum Schluss arbeitete, zeigt ein sichergestelltes Dokument. In den Akten des Amtes fand sich eine Überwachungsliste vom 19. Oktober, einen Tag nach Honeckers Rücktritt. Das Stasi-Bezirksamt Dresden hat detailliert aufgeführt, welche Orte, Personen und Objekte in der Operation Wurm zu beobachten seien. Zunächst das Hotel Bellevue, dann eine Reihe von Privatpersonen, Besichtigungsziele wie Friedhöfe, Kirchen sowie die Zentrale der LDPD, der Liberaldemokratischen Partei der DDR. Und zum Schluss eine Reise nach Karl-Marx-Stadt. Es waren die Stationen einer Besuchergruppe aus dem Westen. Gereist war eine Delegation der FDP unter Führung von Fraktionschef Wolfgang Mischnick, einst in Dresden geboren. Die alte Heimat schlief nie. Die meisten Stasi-Mitarbeiter werden vermutlich keinen Arbeitsplatz in der Produktion brauchen, weil sie längst einen haben. Die nebenberuflichen Schnüffler nämlich. Sie dürfen einstweilen nur darum bangen, dass ihre Identität nicht offenbar wird. Ein Problem, das ein anderer Genosse nicht hat, weil er bekannt genug ist. Karl Eduard von Schnitzler. Ehemals Chef des Schwarzen Kanals im DDR-Fernsehen, Chefkommentator mit langer Amtszeit und kurzem Abschied. Jetzt ist er in der bundesdeutschen Produktion untergekommen, allen Ernstes als Kolumnist der Satirezeitschrift Titanic. Gegen 500 Westmark pro Seite. Mit sinkenden Schiffen hat er ja seine Erfahrung. Alles war zu hören im ungarischen Rundfunk. Am Telefon in Budapest ist der Kollege Gábor Kiszely. Herr Kiszely, Sie haben heute mit Augenzeugen, die inzwischen aus Rumänien zurückgekehrt sind, gesprochen. Hat man Ihnen alles das bestätigen können, was gemeldet wurde? Ja, das haben die bestätigen können. Allerdings sind das auch die letzten Augenzeugen, die aus Rumänien rausgekommen sind. Nämlich die rumänische Grenze ist nicht nur ist von beiden Seiten zu. Das heißt, die Rumänen lassen jetzt auch niemanden mehr raus. Ihre eigenen Staatsangehörigen behalten sie dort. Es geht darum, dass die Demonstration eigentlich als eine Protestaktion anfangen sollte, und zwar noch am Freitag von Studenten organisiert. Später haben sich dann Arbeiter der Bewegung angeschlossen, und es muss hervorgehoben werden, dass die Mehrheit Rumänen, in Mehrheit sind das Rumänen, dabei versuchten die Sicherheitskräfte die Nationalfarbe des Landes zu verbrennen, um den Eindruck zu erwecken, dass ungarische Nationalisten im Hintergrund stünden. Die Demonstration fand in rumänischer Sprache statt. Es waren die Rumänen, die dann die Provokateure vertrieben haben. Und nachdem die Polizei mit Wasserwerfer und mit Tränengas brutal vorgegangen ist, wurde auch die Armee, und nicht nur die Armee, sondern auch eine Spezialeinheit der Sicherheitspolizei eingesetzt, die dann besonders brutal, die zu diesen Zwecken ausgebildet ist, besonders brutal vorgegangen ist. Die Verletzten, deren Zahl allerdings noch nicht feststeht, sind in Krankenhäuser eingeliefert worden, die bewacht werden. Es herrscht eine allgemeine Nachrichtensperre, und die Bevölkerung in Rumänien erfährt nur durch die ungarischen Rundfunkanstalten bzw. durch westliche Rundfunkanstalten über die Vorkommnisse. Hat man noch etwas über mögliche Unruhen in anderen Gegenden Rumäniens erfahren können? Ja, das hat man. Nämlich heute Vormittag ist die Meldung gekommen, dass in Klausenburg, Kolozsvár bzw. in Hermannstadt in einigen Betrieben Streikaufrufe veröffentlicht worden sind. Die Belegschaften werden aufgefordert, sich für die Entfernung der Ceausescu-Clique zu entfernen, beziehungsweise endlich diesem niederträchtigen System der Unterdrückung ein Ende zu machen. Und soeben habe ich auch noch eine Meldung bekommen, die allerdings noch nicht bestätigt werden kann, dass László Tőkés, der Pfarrer Tőkés, der ja zum Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden ist, doch von der rumänischen Geheimpolizei, von Securitate entführt worden sein soll, mit seiner Frau zusammen. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Aus einigen anderen Städten der Umgebung, so aus Arad und Nagyvárad, Großwartein, werden auch Unruhen gemeldet. Das ungarische Parlament hat gleich nach der Rede von Bundeskanzler Kohl heute Vormittag dieses Thema vorgenommen. Die Regierung ist entschlossen, so schnell wie möglich Klarheit zu schaffen. Und in Budapest und in anderen Städten Ungarns werden heute friedliche Massendemonstrationen stattfinden. Gábor Kiszely war das zu dem, was in Ungarn bekannt wurde über die Ereignisse in Rumänien. Seit gut 3 Stunden läuft in Ost-Berlin die 2. Runde der Gespräche am sogenannten Runden Tisch. Vertreter der Regierungsparteien und der Opposition sitzen zusammen, um zu beraten, wie es drüben weitergehen soll. Das Amt für nationale Sicherheit, kurz NASI, soll aufgelöst werden. Sein Vorläufer, das Ministerium für Staatssicherheit, kurz Stasi, existiert ja nicht mehr. Dafür aber immer noch das Gefängnis der Stasi in Ost-Berlin, genannt Hohenschönhausen. Gestern sollte es für die Oppositionsgruppen geöffnet werden. Hartwig Heber war dabei. Eigentlich war alles fest verabredet. Ein Presseoffizier der Volkspolizei hatte dem Beauftragten der Bürgerrechtsgruppe Initiative für Frieden und Menschenrechte, Jürgen Berger, zugesagt, die Haftanstalt der Staatssicherheit in Ost-Berlin-Hohenschönhausen könne jederzeit besichtigt werden. Und vor wenigen Tagen war eine andere Vertreterin der Oppositionsgruppe auch schon da gewesen. Dort, wo inzwischen manches ehemalige prominente SED-Mitglied Unterkunft gefunden haben soll. Doch dann war es doch nicht so einfach. Beim Besichtigungswunsch schüttelten die Wachhabenden nur die Köpfe. Und auch Ulrike Poppe, Delegierte der Gruppe Demokratie Jetzt am gemeinsamen runden Tisch, konnte zunächst nicht mehr ausrichten. Da traf es sich günstig, dass fast nebenan noch der SED-Parteitag diskutierte. Parteichef Gysi war tatsächlich sofort für das Problem ansprechbar. Er versprach zu telefonieren. Das änderte bald auch die Sachlage vor dem Gefängnistor. Erst wurde ein Stasi-Sprecher avisiert, dann sogar ein Vertreter des Militärstaatsanwalts. Als der schließlich eintraf, wartete man zwar bereits 5 Stunden, aber es tat sich dann tatsächlich etwas. Die Bürgerrechtler wurden eingelassen, Westpresse allerdings musste draußen bleiben. 2,5 Stunden später waren die jungen Leute wieder vor dem Tor, eingeholt von alten Erinnerungen, denn sie hatten beide dort schon einmal selbst eingesessen, aus politischen Gründen. Die Gummizelle im Keller hatte Jürgen Berger noch besonders in Erinnerung. Er hatte damals eigentlich nur auf seinen Zigaretten bestanden, sich dann aber in dem schalldichten und fensterlosen gepolsterten Raum wiedergefunden. Ich habe sie selbst gesehen und das waren die, in der ich untergebracht war. Lediglich, dass die Matratzen, die auf dem Fußboden waren, ich wünschte, sie könnten das mal sehen. Also ich habe sehr mit mir zu kämpfen gehabt, da die Treppe wieder hochzugehen. Das ist nicht zu fassen. Also was Entwürdigern gibt es nicht, weil wenn man dort in der Zwangsjacke 5 Tage, 5 Nächte liegt und nur zu trinken bekommt, man durfte dort nicht die Notdurft verrichten. Es war einfach entwürdigend, ja. Und wenn man das jetzt wieder sieht und dann solche Sprüche hinterher hört, stellt sich natürlich die Frage, sind die überhaupt glaubwürdig? Ne? Und was für Sprüche? Ja, eben das in den letzten Jahren. Also sie wüssten eigentlich gar nicht, dass das überhaupt jetzt so die Praxis wäre. Und das wäre nur eine Berufungszelle für Tobsüchtige. Ja? Und jetzt unterstellt man mir quasi, dass ich seinerzeit tobsüchtig gewesen wäre. Das stimmt nicht. Ne? Wir sind natürlich emotional auch ein bisschen belastet, weil vieles an Erinnerungen wieder hochkam, als wir diesen Zellentrakt gesehen haben und bei ihm besonders den Keller. Ne? Auch das Aktenarchiv konnten die Vertreter der Opposition besichtigen. Hochheilig wurde ihnen versichert, es sei nichts vernichtet worden, außer Schulungsmaterial. Intern war ihnen allerdings anderes berichtet worden. Man wird es noch zu prüfen versuchen. Über die prominenten Insassen gab es dann aber bereitwillig Auskunft. Ja, wir haben eine komplette Auflistung. Holst du mir das raus? Wir haben darauf verzichtet, sie zu sehen, weil es auch etwas Unwürdiges hat, in diese Zellen reinzugucken. Ne? Hier sind Mittag, der ist aber in der Krankenabteilung, im Krankenhaus. Tisch, Dorf, Koko, Vizechef Seidel. Krolikowski ist jetzt in der Untersuchungshaftanstalt Rummelsburg in der Krankenabteilung. Da haben wir die Aussage des Oberst Heinz, dass diese Gefangenen keinerlei Vergünstigungen haben gegenüber den anderen Untersuchungsgefangenen. Und dass sie also auch eine ganz normale Besucherregelung haben, dass sie sich also jeden Monat einmal Besuch bekommen können. In Kürze wollen die Oppositionellen noch einen Rundgang arrangieren und sie wollen wohl auch festklopfen, dass die Zusicherungen, die sie erhalten haben, umgesetzt werden. Denn Hohenschönhausen soll eine normale Strafanstalt werden, mit Fenstern anstelle von Glasbausteinen, einem normalen Hofrundgang ohne Sonderbehandlungen und auch ohne das Wachregiment der Staatssicherheit, wie noch am Wochenende. Es war ein Wochenende des demokratischen Neubeginns in der DDR. Die SED nennt sich nun SED-PDS. Als Partei des demokratischen Sozialismus hofft sie sich vor dem Ertrinken zu retten. Es ist aber fraglich, ob die Partei durch doppelt so viele Buchstaben auch ihre Wahlchancen erhöht. Der 6. Mai wird es zeigen. Dann schlägt aber auch die Stunde der Wahrheit für die Opposition. Eine Gruppe, der demokratische Aufbruch, hat sich gestern offiziell zur Partei konstituiert. Dabei zeigte sie sich schon in der Geburtsstunde gespalten. Das machen die Kampfabstimmungen um die Parteispitze deutlich. Erst in einer Stichwahl setzte sich Wolfgang Schnur als Vorsitzender gegen eine Kandidatin des linken Flügels durch. Die Linken hatten dafür Erfolg bei der Wahl des Parteisprechers. Pfarrer Rainer Eppelmann musste abtreten. Er hatte noch vor einer Woche den Rücktritt von Ministerpräsident Modrow gefordert und damit, so heißt es, basisdemokratische Prinzipien verletzt. Neue Sprecherin ist Sonja Schuster. Personen, Programme, Parteien. Dazu der Kommentar von Robert Röntgen. Zumindest 3 der Teilnehmer am runden Tisch können sich heute auf eine demokratische Legitimation berufen. Gregor Gysi, Lothar de Maizière und Wolfgang Schnur sind die neuen Vorsitzenden der ersten 3 Parteien, die in die Startlöcher für den Wahlkampf gegangen sind. Gysi will die SED-PDS, wie er sagte, als eine Wahlkampfpartei und nicht mehr als ideologieblockierte Inhaberin der ewigen Wahrheiten führen. Ob das den Auflösungsprozess der SED aufhält, bezweifelt auch er. Noch immer geben Genossen ihre Mitgliedsbücher zurück, nach dem Parteitag besonders die Altgenossen, die in dem Verzicht auf den bisherigen Marxismus-Leninismus einen Verrat an Traditionen der Arbeiterklasse sehen. Unter Lothar de Maizière hat die Ost-CDU schon die ersten Hinweise darauf gegeben, dass sie sich stärker zur konservativen und bürgerlichen Seite entwickeln möchte. Das erste Ergebnis war eine Verärgerung der Arbeiter unter den Delegierten, die daran denken, einen Arbeitnehmerflügel zu bilden. Noch weiß die Ost-CDU nicht so recht, mit welchem Programm sie in den Wahlkampf gehen will. Darüber will sie Anfang nächsten Jahres entscheiden. Der Neuling unter den DDR-Parteien, der demokratische Aufbruch, wurde unter heftigen Geburtswehen geboren. Als es um die Entmachtung der SED ging, waren sich seine Anhänger einig. Als sie den Kurs der Partei bestimmen wollten, zeigte sich, dass ihre politischen Ansichten weit auseinandergehen. Die Befürworter einer sozialistischen Gesellschaftsform in der DDR verloren. Die Anhänger einer sozialen Marktwirtschaft mit ökologischen Aspekten setzten sich durch. Aber die heftigsten Auseinandersetzungen gab es um die Haltung zur deutschen Frage. Zwar sprach sich der Parteitag für einen schrittweisen Prozess der Annäherung aus, aber als bisher einzige Partei tritt der demokratische Aufbruch dafür ein, dass ein deutscher Bundesstaat das Ziel dieser Annäherung sein müsse. Der Exponent dieser Ansicht, Wolfgang Schnur, dem viele Delegierten nationale Töne vorgeworfen hatten, wurde vom Parteitag mit knapper Mehrheit zum Vorsitzenden gewählt. Sein Mitstreiter Pfarrer Eppelmann, der gerne Sprecher der Partei geworden wäre, verlor in der Abstimmung. Am Tag nach den Parteitagen traf sich der runde Tisch zum zweiten Mal. Doch bevor er zu Sachfragen kommen konnte, musste er erst stundenlang über Verfahrensfragen diskutieren. In erster Linie ging es darum, ob die sogenannten Massenorganisationen aus der alten Zeit als stimmberechtigte Partner teilnehmen sollten. Die Mehrheit der neuen Parteien und Gruppen lehnte das grundsätzlich ab. Weder die FDJ noch der Demokratische Frauenbund noch der Kulturbund bekamen einen Platz am runden Tisch. Mit knapper Mehrheit schaffte es die neu gegründete Grüne Liga, während die katholische Laienvertretung unterlag, obwohl die SED für sie stimmte. Die neue Opposition scheint eifersüchtig darauf bedacht, ihre Mehrheit zu sichern, bekam aber dann doch Bedenken, als nach der Ablehnung der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe deren Vertreter mit einer Art von Bauernaufstand drohte. Und da keine der neuen Gruppen sich als bauernfeindlich bezeichnen lassen will, stimmte man schnell neu ab und revidierte den früheren Beschluss. Rumänien ist das letzte Land im Ostblock, das von Gorbatschows Perestroika noch nicht erfasst ist. Nicolae Ceaușescu, der allmächtige Landesvater, führt sein Land unbeirrt in den Ruin. Auch auf dem letzten Parteitag hielt er seinen starrsinnigen Kurs aufrecht. Überall wird Stacheldraht niedergerissen, die Mauer fällt, aber Ceaușescu hat den Bezug zur Wirklichkeit verloren. Wenn überhaupt, dann kann in Rumänien nur das Volk einen Umbruch bewirken. Erste Anzeichen sind die Proteste von mehreren tausend Regimegegnern an diesem Wochenende. Erste Reaktion der Führung in Bukarest. Vor 3 Stunden machte sie die Grenzen nach Jugoslawien dicht. Auch die Übergänge nach Ungarn sind mittlerweile zu. Trotz der Unruhen ist Ceaușescu am Vormittag zu einem Staatsbesuch in den Iran aufgebrochen. Johannes Grotzki berichtet. Die rumänische Stadt Timișoara, auf Ungarisch Timișoara, liegt nur 45 Kilometer von der ungarischen und der jugoslawischen Grenze entfernt. Meldungen über die dortigen Unruhen stammen ausschließlich von Reisenden, die aus Rumänien gekommen sind. Demnach hatten die ersten Demonstrationen am Sonntag nicht nur in Timișoara, sondern auch in der Stadt Arad begonnen, die ebenfalls ein Zentrum ungarischer Minderheiten in Rumänien ist. Zunächst sollen sich kaum mehr als einige hundert Demonstranten in verschiedenen Stadtvierteln versammelt haben. Die Sicherheitskräfte waren offensichtlich vorbereitet und griffen rasch mit Wasserwerfern ein. Unmittelbarer Anlass in Timișoara soll ein Gottesdienst mit dem dortigen Dissidentenpfarrer türkisch gewesen sein, der eine größere Gemeinde von Gläubigen zu einer Demonstration in die Stadt geleitet haben soll. Während aus Arad keine weiteren Meldungen eintreffen, scheint sich die Lage in Timișoara weiter zu verschärfen. Konkrete Angaben über die Folgen der Zusammenstöße zwischen der Polizei und Demonstranten liegen jedoch noch nicht vor. Ebenso schwierig ist zu beurteilen, in welchem Ausmaß Timișoara, eine Großstadt mit über 300.000 Einwohnern, von rumänischen Armeeeinheiten kontrolliert oder gar umstellt ist. Augenzeugen, die solche Berichte verbreitet haben, sind jeweils in Richtung Jugoslawien oder Richtung Ungarn ausgereist und waren kaum imstande, die strategischen Positionen um die Stadt herum vollständig zu beurteilen. Widersprüchliche Meldungen kommen aus Ungarn. Einerseits berichtet das Hauptquartier der ungarischen Grenztruppen, seit Sonntagabend sei niemand mehr aus Rumänien über die Grenze gekommen. Gleichzeitig berufen sich die ungarischen Medien aber auf solche Reisende, die über diese angeblich geschlossene Grenze ausgereist sind. Ähnlich widersprüchliche Angaben liegen derzeit auch aus Jugoslawien vor. Von der westlichen Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet war es bereits vor über einer Woche in Timișoara zu einer Protestkundgebung gekommen. Etwa 200 Menschen bildeten dort eine Kette, um den ungarischen Pfarrer László Tökös gegen mögliche Übergriffe der Staatssicherheit zu schützen. Pfarrer Tökös ist als Kritiker des Ceaușescu-Regimes mit Interviews in ausländischen Zeitungen aufgetreten. Aus Selbstschutz wohnt er seit einiger Zeit in einem Nebenraum seiner Kirche. Um das Schicksal seiner Person haben sich nun auch die jüngsten Demonstrationen gerankt. Pfarrer Tökös sollte auf Gerichtsbeschluss aus seiner Wohnung entfernt werden. Dagegen wandten sich seine Gläubigen. Die rumänischen Behörden scheinen sich gegen weitere Unruhe im Land bereits gerüstet zu haben. In Cluj, zu Deutsch Klausenburg, einer Stadt in Siebenbürgen, sind Mitte letzter Woche Intellektuelle unter Hausarrest gestellt worden. Ebenfalls in der vergangenen Woche wurden die rumänischen Grenztruppen dem Innenministerium untergeordnet. Beobachter gehen davon aus, dass mit diesem Schritt leichter gegen mögliche Unruhen unter der Bevölkerung vorgegangen werden kann. Inzwischen hat auch Radio Bukarest indirekt Stellung genommen zu den Unruhen im Land. In einem Aufruf wird die Bevölkerung aufgefordert, sich gegen Einmischung von außen zu wehren und Ruhe zu bewahren. In den rumänischen Grenzregionen zu Ungarn und Jugoslawien können die ausländischen Fernsehprogramme empfangen und von den dortigen nationalen Minderheiten auch verstanden werden. Innerhalb Rumäniens spielen ausländische Rundfunkstationen, allen voran Radio Freies Europa, eine wichtige Rolle. Man muss davon ausgehen, dass die rumänische Bevölkerung über die Reformprozesse in den umliegenden sozialistischen Ländern informiert ist, obwohl die eigenen rumänischen Massenmedien diesen Prozess weitgehend verschweigen. Schwer verletzt worden. Die 12.000 Soldaten der US-Armee in Panama sind in erhöhter Alarmbereitschaft. Panamas Militär und seit neuestem auch Regierungschef General Noriega hat Washington den Krieg erklärt. Gespanntes Warten auf beiden Seiten. Das südliche Kommando der amerikanischen Streitkräfte überfliegt inzwischen die Kanalzone mit Hubschraubern. Die US-Regierung ist sichtlich bemüht, Säbelrasseln oder gar eine Intervention gegen Noriega öffentlich zu vermeiden. Aus Washington Bernd Hilder. Bush wollte vor laufenden Fernsehkameras die Vorgänge in Panama nicht kommentieren und verwies auf eine von ihm autorisierte Presseerklärung des Weißen Hauses, in der der Mord an einem US-Soldaten verurteilt und das Resultat der diktatorischen Herrschaft Noriegas bezeichnet wird. Damit aber missachte das international und innenpolitisch isolierte Noriega-Regime erneut den Willen des panamaischen Volkes. Es sei letztendlich Noriega selbst, der den Vorfall zu verantworten habe, meinte US-Verteidigungsminister Cheney, der mit hohen Pentagon-Offizieren zu einer Krisensitzung zusammengetroffen war. Wie Bush allerdings ist auch das Pentagon derzeit bemüht, die Sache als isolierten Vorfall zu charakterisieren, der nichts damit zu tun habe, dass Panamas Scheinparlament Ende vergangener Woche den Kriegszustand mit den USA ausgerufen habe. Kurz vorher hatte sich Armeechef Noriega auch zum Staatsoberhaupt Panamas küren lassen. Da Noriega aber die letzten Parlamentswahlen abgebrochen hatte, als sich ein Sieg der Opposition abzeichnete, erkennen die USA derzeit weder die Regierung in Panama City noch irgendeine von Noriega abhängige Regierungsinstitution an. Somit witzelte noch in der vergangenen Woche US-Vizeaußenminister Eagleburger, sei Noriega jetzt Chef von nichts. Vor ein paar Wochen schon hatte Washington die drastischen Wirtschaftssanktionen gegen Panama noch verschärft und allen unter panamaischer Flagge fahrenden Schiffen das Einlaufen in Häfen der USA untersagt. Diese Sanktionen haben zwar der panamaischen Wirtschaft inzwischen großen Schaden zugefügt, sie haben Noriega aber nicht aus Panama vertrieben und damit ihren eigentlichen Zweck bisher nicht erfüllt. Noriega hat in den vergangenen anderthalb Jahren mehrere Putschversuche überlebt und hat offensichtlich einen Großteil der Armee hinter sich. Mit Rücksicht auf antiamerikanische Gefühle, besonders in den lateinamerikanischen Staaten, hat Präsident Bush, genauso wie sein Vorgänger Reagan, bisher auf direkte Gewaltanwendung gegen den Drogengeneral verzichtet, wenngleich Washington eine militärische Intervention nicht kategorisch ausgeschlossen hat. Nachdem nun aber amerikanisches Blut in Panama geflossen ist, wird der öffentliche Druck auf Bush unweigerlich wachsen, endlich Erfolge im Kampf gegen Noriega vorzuweisen. Alle diplomatischen Bemühungen des Präsidenten, die lateinamerikanischen Staaten gegen Noriega zu mobilisieren, sind ebenfalls gescheitert. Die Wut in der US-Bevölkerung ist umso größer, als der getötete US-Soldat nicht im Dienst und unbewaffnet war, als er erschossen wurde. Zusammen mit drei ebenfalls unbewaffneten Kameraden war er in der Nacht zu Sonntag aus Versehen in die Nähe des Hauptquartiers von Noriega gefahren, als die vier von Panamaen angegriffen wurden. Als die Amerikaner flüchten wollten, schossen die Panamaer von hinten in das Fahrzeug. Noriega hat inzwischen seine eigene Version des Vorfalles auf den Markt gebracht. Die vier Amerikaner hätten sein Hauptquartier angegriffen und beschossen und dabei mindestens vier Menschen verletzt. Wollten sich für den als Bürgerrechtler bekannten Pfarrer Laszlo Tökes einsetzen. Gabor Kisley hat sich versucht zu informieren. Augenzeugenberichten zufolge hätten die Studenten der Universität eine Demonstration vorbereitet, nachdem es sich verbreitet hatte, dass der protestantische Pastor ungarischer Nationalität Laszlo Tökes und seine Frau von der Polizei schwer misshandelt worden seien. Tökes hatte sich in den vergangenen Monaten als ein mutiger Kämpfer der Rechte der nationalen Minderheiten bzw. der Menschenrechte behauptet und sollte von seiner Kirchenführung in einen entfernten Teil des Landes zwangsversetzt werden. Nachdem er sich sogar nach mehreren polizeilichen Verhören und Mordanschlägen geweigert hatte, seine Gemeinde zu verlassen, wurde gegen ihn Anzeige erstattet und erhielt den Befehl, seine Dienstwohnung zu räumen. Die Polizei, die ihn Samstagnacht abholen wollte, fand eine Menschenkette ums Haus, die in Kürze auf etwa 5000 angewachsene Menschenmenge zog zum Parteihaus und warf dabei Wagen mit staatlichen Kennzeichen um. In rumänischer Sprache wurde die Abdankung von Staats- und Parteichef Ceausescu und seiner Clique gefordert. Erst als die Polizei Tränengas und Wasserwerfer einsetzte, wurden Schaufenster eingeschlagen und Ceausescu-Bilder verbrannt. Augenzeugen berichten auch noch von Verwundeten, die aber in streng bewachten Krankenhäusern eingeliefert worden sind. Eine Verhaftungswelle rollte über die Stadt. Auf alle Fälle ist heute in mehreren Betrieben von Siebenbürgen in den Städten Klausenburg und Hermannstadt zu Streikaufrufen gekommen. Die rumänische und die jugoslawische Grenze ist bereits hermetisch geschlossen worden. Ja, vor wenigen Wochen hat Ceausescu auf dem Parteitag der KP völlig klar gemacht, eine Reformpolitik ist für Rumänien nicht angesagt. Johannes Grotzki, Fällt die letzte Bastion nun? Kann man das so bewerten? Nein, ich glaube, so kann man das im Moment noch nicht ganz eindeutig entscheiden, denn was in Rumänien sich derzeit abspielt, ist ja nicht allein jetzt politisch, sondern auch national bedingt. Wir haben es ja gerade gehört von unserem ungarischen Kollegen, dass es ein Pfarrer ist, der zu der ungarischen Minderheit gehört und der auch von den Ungarn geschützt wird. Selbst wenn es keinen Ceausescu gäbe, dann würde trotzdem es zu Nationalitätenkonflikten kommen zwischen den Ungarn und den Rumänen dort im Land. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass Ceausescu unter einen ungeheuren Druck gerät, landesweit. Das hat sich gezeigt, weil bereits Mitte letzter Woche mehrere Intellektuelle erneut unter Hausarrest gestellt wurden in Siebenbürgen. Das hat sich gezeigt, indem auch in der letzten Woche man sich bemüht hat, eine neue Struktur zu machen und die Grenztruppen dem Innenministerium zuzuordnen. Beobachter gehen davon aus, dies sei ein Mittel, um schneller bei innenpolitischen Unruhen zuzuschlagen. Naja, also so beunruhigt scheint Ceausescu nicht zu sein. Und den Druck mag er auch so stark nicht empfinden. Denn immerhin ist er ja wohl heute in den Iran abgereist, trotz der Unruhen. Waren dem Sarg mit der sterblichen Hülle des Bürgerrechtlers durch die Straßen Moskaus gefolgt. Eigentlich wollten wir über die Beisetzung Sacharows berichten. Es ist uns nicht gelungen. Unser Kollege in Moskau hat sich noch nicht gemeldet. Ich denke aber, dass wir das in der nachfolgenden aktuellen Sendung um 17 Uhr in heute um 5 sicherlich machen werden, Michael Matting. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow und weitere führende Politiker haben heute früh in Moskau dem verstorbenen Friedensnobelpreisträger Sacharow die letzte Ehre erwiesen. Die Perestroika werde weitergehen, auch wenn der Tod Sacharows eine Lücke hinterlasse, betonte Gorbatschow, nachdem er der Witwe des Bürgerrechtlers Jelena Bonner sein Beileid ausgesprochen hatte. In der Akademie der Wissenschaften hatte sich Gorbatschow vor dem Sarg des Verstorbenen verneigt und sich in das Kondolenzbuch eingeschrieben. Ein Trauerzug mit mehreren tausend Menschen geleitete später den Sarg Sacharows zum Luschniki-Stadion, wo am Nachmittag ebenso wie in Leningrad eine Gedenkfeier stattfinden soll. Die Meldungen im Einzelnen. Die SPD hat sich heute auf ihrem Programmparteitag in Berlin für einen Staatenbund zwischen der Bundesrepublik und der DDR als Zwischenstufe auf dem Weg zur deutschen Einheit ausgesprochen. Der SPD-Vorsitzende Vogel legte dazu einen deutschlandpolitischen 7-Punkte-Plan vor. Als nächster Schritt soll danach die angestrebte Vertragsgemeinschaft mit der DDR zu einem Staatenbund mit gemeinsamen Organen, Gremien und Institutionen ausgebaut werden. Der SPD-Ehrenvorsitzende Brandt wandte sich gegen Vorbehalte der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Er forderte die Westalliierten und die UdSSR auf, nicht über die Köpfe der Deutschen hinweg zu entscheiden. Gleichzeitig mahnte er zur Gelassenheit in der deutschen Frage. Brandt und Vogel nannten als wichtigste Vorbedingung für die deutsche Einigung die Anerkennung der polnischen Westgrenze. An Bundeskanzler Kohl richtete Vogel den Vorwurf, er gehe in der Grenzfrage verantwortungslos vor und mache damit seinen 10-Punkte-Plan zum internationalen Ärgernis. In der anschließenden Debatte des Parteitags machten mehrere Redner deutlich, dass eine Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten im Sinne einer Vereinnahmung der DDR nicht in Frage kommen dürfe. Auch plädierten sie dafür, dass die deutsche Einheit im Rahmen der europäischen Integration herbeigeführt werden müsse. Nach den Demonstrationen von mehreren tausend Menschen in den westrumänischen Städten Temeschwar und Arad gegen Staats- und Parteichef Ceausescu haben heute nach Augenzeugenberichten Armeeeinheiten diese Orte umstellt. Wie der ungarische Rundfunk unter Berufung auf Reisende berichtete, sollen die Sicherheitskräfte mit Wasserwerfern, gepanzerten Fahrzeugen und aufgepflanzten Bajonetten gegen die Demonstranten vorgegangen sein. In Temeschwar seien auch Schüsse zu hören gewesen. Es habe Verletzte gegeben. In unbestätigten Berichten ist auch von Toten die Rede. Die Demonstrationen hatten bereits am Freitag begonnen, als Nachrichten von der Festnahme des Bürgerrechtlers und Pfarrers Tökes kursierten. Über sein Schicksal gibt es bisher keine genauen Informationen. Der deutsch-rumänische Autor Tötök hat heute unter Berufung auf Augenzeugen in Radio Bremen berichtet, allein in der westrumänischen Stadt Temeschwar seien gestern bis zu 400 Menschen ums Leben gekommen, als die Armee gegen rund 10.000 Demonstranten vorging. Bundeskanzler Kohl und Ungarns Ministerpräsident Nemeth haben gemeinsam für Reformen auch in Rumänien plädiert. Alles, was zur Verbesserung der Menschenrechte beitrage, finde volle Unterstützung, erklärte Kohl vor Journalisten in Budapest. Nemeth sagte, das Rad der Geschichte könne zwar für eine Weile angehalten und zurückgedreht werden, aber die Entwicklung in Europa zu Freiheit und Selbstbestimmung könne nicht für immer angehalten werden. Eine positive Bilanz zog der Bundeskanzler über den Verlauf seines dreitägigen Ungarn-Besuchs. Die Beziehungen zwischen Bonn und Budapest bezeichnete er als beispielhaft im Ost-West-Verhältnis. Der ungarischen Regierung sagte er die tatkräftige Unterstützung auf ihrem mutigen Reformweg zu.